This train is now ready to depart. Please stand clear of the closing doors. Shakespeare. Die dunkelhaarige junge Frau kam quer über das Feld auf ihn zu. Mit einer einzigen Bewegung riss sie sich die Kleider vom Leib und warf sie verächtlich zur Seite. Diese Anmut und Unbekümmertheit schien eine ganze Kultur, ein ganzes Gedankengebäude zum Einsturz zu bringen. Als könnte der große Bruder, die Partei und die Gedankenpolizei einfach mit grandiosem Armschwung ins Nichts katapultiert werden. Auch diese Geste gehörte zu einer früheren Zeit. Winston erwachte mit dem Wort Shakespeare auf den Lippen. So erwachte Winston Smith, der Antiheld von Mr. George Orwells 1984, eines Morgens, als könne ihn allein das Wort Shakespeare aus dem kryptofaschistischen Albtraum, in dem er lebte, magisch freirütteln. Shakespeare. Genauso wie hier dieser Antiheld seiner eigenen schwerfälligen Live-on-Air-Autobiografie, dieser halbschlafende Fabulierer wie ich, sein Kontrabewusstsein ihn nenne, eines Nachts aufschreckt, nachdem er im Oktober 1966 in London eingeschlafen war und feststellt, dass die Uhr nicht nur um eine Stunde auf Winterzeit umgestellt war, sondern um 55 Jahre. Und dass er jetzt im März 2021 aus dem Fenster nicht London sieht, sondern Berlin. Orwell's Remington von David Zane Meyrowitz. Teil 3: Die Rache der Tastatur. Also, Mr. Fabulierer, ja. Sie haben George Orwells tragbare Remington, die von seiner Witwe gespendet worden war, 1966 aus dem Büro der Untergrundzeitung International Times in London gestohlen. Nee, also Moment mal, ich hatte nicht wirklich die Absicht, sie mitzunehmen. Du warst doch die ganze Zeit dabei, Kontrabewusstsein. Du weißt doch, dass es wahr ist. Ich habe es mir nur eingeredet und dann hatte ich sie unter meinem Regenmantel. Quatsch. Irgendwie. Egal. Jetzt, wo Sie sie haben, selbst wenn Sie sie nur in Ihrer Einbildung haben, was haben Sie damit vor? Meine 60er Memoiren schreiben. Memoiren? Sie? Ja, genau. Woran ich, als Ihr Kontrabewusstsein, gegen meinen Willen und mein besseres Wissen gezwungen, Sie durch das Scheißloch Ihrer Autobiografie zu begleiten, woran ich mich erinnere, sind 70-jährige Jammer, eine unendliche Reihe von hoffnungslosen, abgebrochenen Liebesaffären, halbgares politisches Engagement, Moment mal. Ein Organismus voller psychosomatischer Krankheiten, Memoiren. Das ist eine Beleidigung für George Orwell, der dem Despotismus seiner Zeit die Stirn bot mit nichts als dieser verbeulten Remington. Das ist schon so viele Jahre her, dass ich auf einer manuellen Tastatur getippt habe. Naja, das heißt aber auch, dass Sie jetzt im März 2021 raus in die feindlichen, verpesteten Straßen gehen müssen, um ein neues Farbband dafür zu finden, wenn das heutzutage überhaupt noch möglich ist. Und außerdem Kohlepapier für die Kopien. Kohlepapier. Verdammt, wie soll ich bei diesem Krawall schreiben können? Eine Gruppe von Frauen, die lachen und kreischen und offenbar zechen. Wenn das so weitergeht, rufe ich die Polizei. Die Polizei rufen? Ja. Sie? Ihr 1966er selbst lacht Ihnen ins Gesicht und fuchtelt mit seinen radikalen Fingern über all Ihre verlorenen Jahrzehnte hinweg. Schämen Sie sich, die Polizei rufen. Debil. Wem gehört die Vergangenheit? Die quasseln noch immer da draußen, diese verfluchten Weiber. Hey, Mädels, 3:15, ist längst Zeit zum Schlafen für euch. Für mich auch. Teufel nochmal. Hey, wir sind da. David Hey, du Taubennuss! Komm runter! Und plötzlich, den Kopf aus dem Fenster gebeugt, glauben sie, eine der Frauen zu erkennen, die dort stehen. Die Blondine. Aber das ist unmöglich. Sonja. Orwell. Die ist ja schon seit einem halben Jahrhundert tot. Was für einen Unterschied macht das? Was wollen die von mir, diese Frauen? Na, raten Sie mal. Die Remington? Niemals. Endlich. Stille. Nirvana. Verdammt! Tippen! Da ist jemand eingebrochen. Eine von diesen Frauen. Aber wie? Vom Schlafzimmer aus ist es unmöglich, in der Dunkelheit so etwas wie eine Menschengestalt am Schreibtisch auszumachen. What the fuck? Tja, what the fuck? Allerdings. Dort im Streichholzlicht können sie jeweils zwei Typenhebel ausmachen, die sich rhythmisch über das eingespannte Papier bewegen. Können sehen, wie das Papier hochgleitet, sehen den Wagen, der sich bis zum Ende einer Zeile bewegt und dann rübergeschoben wird, um einen Satz zu beenden. Doch dem Schreiber fehlen, sagen wir mal... Finger, Hände, ein Gesicht, ein Körper, nichts. Niemand auf dem Pilotensitz am Schreibtisch. Also, körperlose, unsichtbare Finger sind augenscheinlich heute Abend, 2021, in Berlin und tippen den dystopischen Roman 1984 aus dem Jahre 1948 auf Orwells Remington. Aber sie machen eine Pause. Ja, vielleicht denken sie über den nächsten Satz nach. Finger? Nachdenken? Ah, vielleicht bin ich jetzt dran. Lass mich versuchen. Oh, Scheiße! Ihre Finger, heftig von Orwells Remington abgewehrt, erhalten nur negative Volt, die ihren Körper bis ins Mark erschüttern. Schau mal auf die Tastatur. Tja, Zigarettenasche, die im Rhythmus des Tippens runterfällt. Und bei jedem dritten Satz Blutstropfen, offenbar aus dem Mund oder der Nase eines gewissen englischen Autors, der 1948 an Tuberkulose stirbt. Psychobubble. Quarksprech. Jahr für Jahr. Immer weniger Wörter. Und ein immer schmalerer Gedankenhorizont. Was? Aber mein Gedankenhorizont braucht Fürwörter, Verhältniswörter, um die Gedankenlandschaft zu erweitern, nicht sie zu verkleinern. Wir sind hier! Wir sind laut! Heilmann ruft die Freiheit auf! Sie träumen. Wenn man nicht will, eine Maske zu tragen, braucht man auch nicht. Wo ist das Gesetz geschrieben, dass man eine Maske tragen muss? Dass sie ihren Abendspaziergang machen, um weiter an ihren verfluchten Memoiren herumzuspinnen. Mein Lieber! Wir haben so viel Viren in uns und ein Corona mehr oder weniger macht uns nicht kaputt. Und plötzlich von Leuten umringt werden, die zu sprechen versuchen, aber nur Wörter rülpsen, keuchen, speien. UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Wörter des Widerspruchs, Wörter, die angreifen, wie Maschinengewehrfeuer. Essen, quälen die, trinken das Blut, wenn sie es vorher gequält haben. Quarksprache. Oder Duckspeak, Entenquaken. Was Sprechen ohne Denken bedeutet. Deep State ist seit 200 Jahren aktiv. 1887 wurden drüben in Amerika die amerikanischen Staaten, die Bundesstaaten aufgekauft durch zionistisches Hochgradfreimaurergeld. Wir brauchen keine neue Sprache, um uns ihren Lügen und Widersprüchen zu widersetzen. Dann hat man hier, als der Bismarck hier hingekommen ist mit dem Kaiser und hier 1871 das Deutsche Reich gegründet hat, hat man da irgendwo einen Bezugspunkt irgendwo verloren und so wurde der Erste Weltkrieg gegen uns kreiert. Man braucht eine ehrliche Rede, die meint, was sie sagt und die mit ihren eigenen Mitteln widerlegt werden kann. Was zum Teufel heißt, meint, was sie sagt? Können Sie, Mr. 1968, in diesem verseuchten Jahr 2021 ehrlich glauben, dass es sowas wie nachprüfbare Wahrheit gibt? Querdenken ist Quarksprech. Lügen sind die neue Wahrheit. Gewöhnen Sie sich daran. Nein, nein, nein, ich weigere mich, mich daran zu gewöhnen. Wenn ich doch aufwachen könnte. Oder es scheint irgendwie kaum noch möglich zu sein. Na, jedenfalls scheint es, dass Orville Remington innerhalb der Wohnung umgezogen ist. Sie tippt jetzt direkt in ihre Ohren. Und nur für ihre Ohren. Eine wunderschöne Sache, diese Wortzerstörung. Bei den Verben und Adjektiven gibt es ja sowieso jede Menge Überflüssiges. Aber wir haben in unserer Sprache auch hunderte von Substantiven, die wir ohne weiteres entsorgen können. Nein, nein, bitte nicht die Substantive. Nehmen wir mal gut zum Beispiel. Gut. Wenn du ein Wort wie gut hast, wozu brauchst du dann noch ein Wort wie... Schlecht. Ungut funktioniert genauso gut. Ungut. Ungut. Die Abschaffung des Orgasmus. Sie versuchen jetzt, die Maschine für sich zu behalten. Aber das bedeutet, die Remington zu beherrschen. Sie unterdrückt mich mit ihrem unaufhaltsamen Tippen ihrer Albtraumvision. Ich muss die Tastatur besiegen. Jedenfalls rate ich Ihnen, um weitere Stromschläge zu vermeiden, lederne Gärtnerhandschuhe anzuziehen. So, hör mal zu, Darling. Ich muss dich anfassen, ja? Ich entnehme deinen Stromschlägen, dass du das als einen intimen Übergriff betrachtest. So wie die Dinge heute liegen, könntest du mich wegen Schreibmaschinenmissbrauchs verklagen, aber... Diesmal nicht, Schätzchen. Lederhandschuhe. Okay, aber wie wollen Sie jetzt mit diesen verdammt dicken Handschuhen tippen? Scheiße. Ja, pass mal auf. Schauen Sie mal, sie blockiert. Der Wagen lässt sich weder nach rechts noch nach links bewegen. Mist, sie ist kaputt. Offensichtlich nicht. Sie tippt wieder von allein. Ziel der Partei war es nicht nur, Männer und Frauen davon abzuhalten, Bindungen zu knüpfen, die sich womöglich der Kontrolle entzogen. Was? Der eigentliche, unausgesprochene Zweck lag darin, dem Geschlechtsakt jegliche Lust auszutreiben. Wie, was zum Teufel ist das jetzt? Erst nimmst du mir meine Wörter weg und jetzt meine Lust? Er raucht. Wer? Wer immer da tippt. Er sucht nach seinem Schlüsselsatz. Wir werden den Orgasmus abschaffen. Wie bitte? Unsere Neurologen arbeiten bereits daran. Den Orgasmus abschaffen? Die Libido unterdrücken? Soll das ein Witz sein? Aber was macht das schon jetzt, wo Klempner Natur Ihnen den Wasserhahn mehr oder weniger abgedreht hat? Naja, also manchmal mehr, aber manchmal weniger. Ich will nur meine Geschichte erzählen, meine Londoner Zeit. Zum Beispiel Pink Floyd, Procol Harum, William Burroughs, eine Unterhaltung mit John Lennon. Wen interessieren Ihre Geschichten überhaupt noch? Ihre Geschichten sind abhängig von Wörtern, logischen Sätzen, Gedanken. Die Welt der Geschichten, die Sie erzählen wollen, ist in den Wurzeln verfault, ist tot und begraben in diesem Zeitalter des Quarksprech. Und sowieso ist das alles ein frommer Wunsch, weil Orwells Tastatur nichts mit Ihrem Blödsinn zu tun haben will. Ich werde Sie überreden. Darling, hör mal zu. Könnten wir nicht eine Abmachung treffen? Sagen wir, eine Stunde für dich, eine Stunde für mich. Das ist auch ein Angebot. Schau mal, ich will Klartext reden. Meine Zeit geht nicht nur dem Ende zu, sie flüchtet mit Überschallgeschwindigkeit. Ich muss doppelt schnell meine Memoiren auf deinen Tasten tippen. Denn meine Erinnerungen wandeln sich schon bald in Science-Fiction. Also, wirst du eine liebe Maschine sein und einem alten Kumpel deine hilfreiche Hand reichen? Au! Scheiße! Sie haben die Lederhandschuhe vergessen. Hey! Ich verliere die Geduld, Lady Remington. Warum zum Teufel habe ich dich den ganzen Weg von 1966 bis 2021 hergeschleppt, wenn ich dich nicht einmal anfassen darf? Also, ich zähle bis fünf. Letzte Gelegenheit. Eins, zwei, drei, fünf. Nein, noch nicht. Nach drei kommt immer noch vier. Fünf. Vier. Wie viele Finger halte ich nach oben, Winston? Vier. Und wenn die Partei sagt, dass es nicht vier, sondern fünf sind? Ich hab es satt. Halt. Was machen Sie da mit der Schreibmaschine? Schau mir einfach zu. Hey, Ladies. Ist es das, was ihr wolltet? David, jetzt komm. Wir sind jetzt dran. Jetzt gib sie her. Rück sie raus. Lass sie runter. Bitte, hier ist das Klapperding. Das Miststück funktioniert nicht mehr. Kaputt. Es ist nur noch Schrott. Schrott der Literaturgeschichte. Nehmt es und haut ab. Gute Reise, Sweetheart. Die Freude der Unterwürfigkeit. Sehen Sie, Orville Remington ist sofort zurück. Au! Voller Rachegelüste. Sie hat ihre zerbrochene Tastatur wiederhergestellt und tippt nun selbsttätig ihren neuesten Text direkt auf ihr Gesicht. Du bist mein Kontrabewusstsein. Du sollst mich vor Tastatursadismus schützen. Nein, nein, das war nie abgemacht. Ich existiere nur, um Ihre angeberischen Ambitionen lächerlich zu machen, um sie Ihnen wie ein Spiegel vors Gehirn zu halten. Wichtiger noch war, dass die sexuelle Entbehrung eine Hysterie erzeugte, die der Partei nützlich war, weil sie nur umgelenkt zu werden brauchte, um sich als Kriegsbegeisterung und Führerkult Ausdruck zu verschaffen. Aha, sexuelle Hysterie durch Sexualentbehrung führt zu Führerkult. Wo haben Sie das vorher schon gehört? Das Lebendige kann ohne den Faschismus. Aber der Faschismus kann ohne das Lebendige nicht sein. Er ist der Vampir am Körper des Lebendigen, der Mordimpulse auslebt, wenn im Frühling die Liebe nach Erfüllung ruft. Reich! Welches? Das dritte? Nein, Wilhelm! Jawohl, die Massenpsychologie des Faschismus, ihre persönliche Bibel in den 60ern, die Menschen vom Joch der Tyrannei befreien, indem man in jedem Menschen einen vollen ozeanischen Orgasmus produziert. Genau! Die albernen 60er. Unfair. 1966 wollten wir unbedingt 1984 verhindern. Hör zu. Der genital befriedigte Mensch ist ehrenhaft, pflichtbewusst, tapfer und beherrscht, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Diese Haltungen sind in seiner Persönlichkeit eingebaut. Siehst du? Reich spricht aber von einer menschlichen Struktur, die nach einem Führer hungert. Darum geht's. Achtung, Genossen! Auf die Plätze für die 2-Minuten-Hasssendung! Lang lebe der große Bruder! Sehen Sie die schrecklichen Freuden und Versuchungen der Unterwürfigkeit. Was? Me, Donald John Trump. Total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain. Präsident Trump, den kennen Sie ja, oder? Glauben Sie, der ist auf Ihrer Seite? Glauben Sie, dass Wladimir Putin auf Ihrer Seite ist? Können Sie das vorstellen, warum ich hier bin und was von Trump halte? Können Sie das vorstellen, was ich von ihm halte? Das ist einer der besten Präsidenten neben Kennedy. Das ist einer der... Machen Sie sich doch nichts vor, Mr. 60er. Jene Regierungen sind nicht trotz ihrer Irrationalität und Grausamkeit beliebt, sondern gerade deswegen. Reich wusste das in den 1930ern, Orwell sah es 10 Jahre später und wir sind wieder so weit. Danke, dass du mir mit dem Stiefel ins Gesicht getreten hast. Solche Leute muss man keiner Gehirnwäsche unterziehen. Sie hören einfach Stimmen, wie Johanna von Orléans. Nur heute heißen diese Stimmen soziale Medien. Hier, ihr seid Lügenpropaganda. Willst du mich verarschen? Where we go one, we go all. Q, QAnon. Und wenn sie sich daran gewöhnt haben, unterdrückt zu werden, wird ihre Unterwürfigkeit freiwillig. Nein, nein, also du kannst von jemandem, der 1968 gekämpft hat, nicht verlangen, das zu glauben. Wir wollten die Gehirnwellen der Menschen befreien, damit sie ihr eigenes Schicksal bestimmen konnten. Wozu sonst waren diese Wellen gut? Hierfür, mein Lieber. Wie viele Finger, Winston? 5. 5. 5. Nein, Winston, so geht das nicht. Du schwindelst. Du glaubst immer noch, dass es 4 sind. Wie viele Finger, bitte? 4, 5, 4. Was Sie wollen, aber hören Sie auf. Machen Sie den Schmerz. Machen Sie den Schmerz weg. Aufhören! Der letzte Mann in Europa. 5.19 Uhr. Das ist die längste Nacht meines Lebens. Tja, Mann. 55 Jahre lang. Sag ihr, sie soll mit dem Scheiß-Tippen aufhören. Hör zu, ich habe Orwells Remington 1966 nie wirklich mitgenommen. Du, Kontrabewusstsein, du bist mein Gehirnschatten. Du erinnerst dich an alles. Es war nur ein Vorschlag für eine Fiktion, eine These, eine Vermutung, eine mentale Herausforderung, ein Wagnis, ein als ob. Es ist nie wirklich geschehen. Ich kann es also einfach wegwischen, nicht wahr? Nein, das können Sie nicht. Sie sitzen fest mit Ihrer Fiktion, Herr Fabulierer. Wie immer müssen Sie mit den verheerenden Folgen Ihrer perversen, übertriebenen Fantasie leben. Was ist in Zimmer 101? Du weißt, was in Zimmer 101 ist, Winston. Jeder weiß, was in Zimmer 101 ist. Nein, bitte nicht Zimmer 101. Die galaktischen Zeitdetektive verfolgen mich. Ich werde verhaftet werden, weil ich Orwells Schreibmaschine mitgenommen habe. Die sind Ihnen seit 55 Jahren auf der Spur. Wissen Sie, was Sie in Zimmer 101 erwartet? Das Schlimmste, was meine Fantasie ersinnen kann. Ja, das Wahrheitsministerium in 1984, wo Opfer zwecks Unterwerfung und Selbstversklavung gefoltert werden. Das Vorbild dafür... Die Portland Place Radio Studios in London, Zimmer 101. Ja, die scheiß BBC. Und jetzt schlängeln Sie sich hinunter zum Denouement Ihrer Geschichten. Quo vadis, Fabulierer? Quo vadis? Ich weiß wenigstens, dass ich nicht länger im Jahr 2021 leben will. Ich hasse 2021. Ich will nicht in einer Welt leben, in der 2 plus 2 zu 5 geworden ist. Warum nicht? Auf vielen Ihrer alten halluzinogenen Trips konnte sich 2 plus 2 zu 5 oder 12 oder einer Million summieren. Was spielte das damals für eine Rolle? Sie hatten sogar ein Wort dafür. Bewusstseinserweiterung. Ich müsste genau dorthin zurückkehren, um 2 plus 2 gleich 4 wiederzufinden. Ich müsste Orwells Remington unter meinem Regenmantel dorthin zurückbringen, wo meine Illusion sie gefunden hat. Diese Maschine ist fluchbeladen. Sie zwingt mich zu sehen, wie die Zukunft in der Gegenwart aussieht. Ich muss sie loswerden, endgültig. Und wenn ich London... Oktober 1966 wiederfinden könnte, dann würde ich dort für ein paar Jahre verweilen. Trottel. Sie sind absolut reif für Zimmer 101. Du musst verstehen, Winston, dass niemand, der hierher kommt, ungeheilt wieder geht. Wir zerstören unsere Feinde nicht einfach nur, wir verändern sie. Hör, Moment mal. Du bist ein Fehler im Muster, Winston. Du bist ein Fleck, der weggewischt werden muss. Nein, nein, nein, das schaffen Sie nicht. Ich bin schon weg mit Orwells Remington. Wie es vor 55 Jahren in meinem Tagtraum war, fliege ich rückwärts in der Zeit. Ich kann das mühelos tun, nach dem Vorbild meiner LSD-Flüge damals, in denen sich die Stunden dehnten und weiteten und schrumpften, je nach den Launen der Willenskraft, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmolzen, auf- und zugingen, wie die Herzklappen. Hier bin ich, ein Fehler im Musterbild und stolz darauf und trotze allen konformistischen Angeboten, ein Ausbrecher, ein ewig wandernder Flüchtling. Ja, The Last Man in Europe, wie Orwell sein 1984 ursprünglich nennen wollte. Ich reise zurück durch die Jahre, fort von der Seuche, raus aus dem Doppeldenk, reise zurück weit vor die Jahrtausendwende. Und jetzt, durch die 1980er hindurch, bin ich im freien Fall Richtung wunderbare 1960er. Was ist passiert? Meine Hirnraketen haben Fehlzündungen. Ich bin aus meinem eigenen Bewusstsein gestürzt. Ich bin zu früh gelandet. Das sind doch nicht die 1960er. Sie hatten eine Bruchlandung, mein Lieber. Sie befinden sich in dem unvermeidlichen Jahr. Meine Motoren laufen noch. Sie weigern sich, hier zu bleiben. Sie steuern direkt nach 1966. Sinnlos. Dies ist 1984. Es war immer 1984, seit den stalinistischen 1930ern. Selbst ihr heiliges 1966. Sie haben ihre ganze Existenz 1984 gelebt. Truth isn't truth. Just remember, what you're seeing and what you're reading is not what's happening. Willkommen im Horrorzimmer 101, wo es Tag und Nacht, Jahr ein, Jahr aus, 1984 ist, auch in 2021. What we are witnessing here is an added new chapter to George Orwell's 1984. Wo ist aber die Bewusstseinsveränderung, für die wir gekämpft haben? Ist das alles, was daraus geworden ist? Geworden? Nein, es war immer so. Gehirnmanipulation, Fehlinformation, Einwilligung, Unterwürfigkeit, Quarksprech. Willkommen im ewigen Kryptofaschismus. Wenn du dich uns letzten Endes ergibst, dann muss es aus eigenem freiem Willen geschehen. Nie wieder wirst du Liebe empfinden können, Freundschaft oder Lebensfreude, Lachen, Neugier, Mut oder Redlichkeit. Von mir aus pfeife ich auf ihre verdammte Lebensfreude, ihren Mut, ihre Redlichkeit. Aber eines können Sie mir niemals rauben, selbst im Zimmer 101 nicht. Meine Neugier. Jede Ihrer Waffen, die mein Gehirn waschen wollen, packe ich mit den Zähnen, denke sie neu und spucke sie als Resistance-Recycling wieder aus. Alles andere kann ich noch immer fantasieren. Hier im Bett. Zusammen mit Orwell's Remington. Ja, sehen Sie, im Zwielicht dieser endlosen, rastlosen Nacht, die 55 Jahre eines erfüllten, fabelreichen Lebens gedauert hat, kuschelt sich Orwell's Remington, erwärmt von der Erinnerung und dem Geruch der Innenseite seines 1966er Regenmantels unter die Bettdecke, wo sie sich vor 2021 Infektionen geschützt fühlt. Obwohl sie nicht wirklich dort ist, wie wir wissen, weil sie ja anscheinend 1966 gestohlen wurde von irgendjemand anderem, angeblich um einen Heroinfix zu bezahlen. Trotz dieser kleinen Ungenauigkeit in ihrer gemeinsamen Geschichte gewöhnt er sich daran, dass sie mit ihm im Bett liegt. Er drückt sie fest an sich, weil ich bemerken darf, dass ihre Vereinigung allem Augenschein nach platonisch bleibt. Und selbst so, in seine Arme gekuschelt, tippt und tippt sie, unbewegt von Menschenfingern, tippt weiter in dieser scheußlichen Nacht, ohne Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, tippt dennoch weiter und weiter und weiter. Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Friedrich Nietzsche. Orwell's Remington. Teil 3. Die Rache der Tastatur. Von David Zane Meyerowitz. Mit Martin Reinke. In weiteren Rollen Martin Bross, Freya Hattenberger, Cordula Leisse und David Formweg. Spezielle Musiksequenz Dominik Muldauni. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Sebastian Nohl. Regieassistenz Freya Hattenberger. Regie David Zane Meyerowitz. Dramaturgie Hanna Georgi und Nathalie Challis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.